Wir müssen wieder auf meine Präsentation zurück. Umschalten, ja, genau. Es waren nur die ersten 10% Folien. Ja, zunächst mal muss ich mich entschuldigen, dass ich hier stehe, denn ich versaue den Schnitt. In der Gemeinwohlökonomie geht es auch darum, dass einigermaßen Geschlechtergerechtigkeit herrscht. Und das wird auf diesem Podium leider nicht abgebildet werden. Das liegt unter anderem an mir, weil ich dem falschen Geschlecht angehöre. Eigentlich sollte hier die Hanna Jabrudi stehen, die in meinem Haus für das Thema Gemeinwohlökonomie zuständig ist. Aber sie ist eben auch Mutter und es sind im Moment Herbstferien. Und von daher konnte sie jetzt nicht hier sein, weil sie eben Urlaub eingeplant hat und hat mich gebeten. Dadurch kommen wir hier in eine ziemlich männerlastige Gesellschaft hier oben. Das tut mir leid, aber ist nicht zu ändern. Wir haben mehrere angefragt, mehrere Unternehmen und Unternehmerinnen. Und so ist es jetzt nun mal geworden. Und Frau Nagel von Zibaria wird, glaube ich, hier das weibliche Geschlecht dann vertreten. Während wir, bleiben Sie erstmal noch sitzen, Sie kommen gleich dazu. Ich möchte nämlich zunächst mal den Herrn André Jeckerin nach vorne bitten. Denn er ist einer derjenigen, die noch keine Gemeinwohlbilanz gemacht hat. Es gibt nämlich auch in Hamm soweit noch kein Unternehmen, außer wir bei Baum, die, weiß nicht, ob wir als Unternehmen gelten, nicht richtig mitzählen. Aber die Unternehmen in Hamm haben bisher keine Gemeinwohlbilanz gemacht, aber sehr wohl sich um gesellschaftliche, um ökologische, um soziale Fragestellungen gekümmert. Also wenn man mal in die Hammer Unternehmerlandschaft reinschaut, dann sieht man da sehr viele aktive Menschen. Wir haben teilweise mit einigen zusammengearbeitet im Bereich des Öko-Profit-Projektes, aber man braucht auch kein Projekt dafür. Und das zeigt auch Herr André Jeckering, dass man sich sehr wohl für die Gesellschaft einsetzen kann, ohne dass man deshalb immer gleich irgendwelche Projekte mitmachen muss oder Zertifizierung anstreben muss. Jeckering ist, glaube ich, jedem bekannt. Ich sage trotzdem ein paar Kennzahlen. Es geht um Herstellung von Stärke aus Weizen mit Kunden auf der ganzen Welt. 200 Mitarbeiter haben sie, glaube ich, in Deutschland, die das machen, verarbeiten dabei 140.000 Tonnen Weizenstärke, 22.000 Tonnen Weizenprotein. Und das Ganze geht dann zum einen, wird als Lebensmittel weiterverwendet, aber auch als Tiernahrung, wenn ich es richtig gelesen habe, und in Kunststoffe geht die Stärkung dann hinein. Und in den Leitlinien steht, Herr André Jeckering, wir leisten unseren Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung und umweltgerechten Entwicklung. Und so ein bisschen beweisen tun Sie das dann doch mit ein paar Zertifikaten, die Sie haben. Sie sind ein Hammer, echter Hammer. Ein echter Hammer ist hier die lokale Auszeichnung, dass man sich hier für die Stadt engagiert. Aber Sie haben eben auch Zertifikate im Bereich Sicherheit und Hygiene, was natürlich im Lebensmittelbereich unabdingbar ist, aber auch für Qualität und Energie. So, jetzt kommt der Christian Felber daher, André Jeckering, und sagt, Gemeinwohlökonomie führen wir ein und wir brauchen da letztlich auch neue Spielregeln, die Sie dann als Unternehmer einhalten müssen. Und wir hatten schon im Vorstellungsgespräch herausgearbeitet, das ist eigentlich nicht Ihr Ansatz, ja, dass ein Unternehmer sich jetzt wieder von außen auch Dinge vorschreiben lässt. Aber ich würde Sie gerne fragen, wie hat das auf Sie gewirkt, der Vortrag? Wir haben jetzt 45 Minuten lang Christian Felber zugehört. Sie als Unternehmer, der sich selber gerne auch engagiert, aber eben dann auf sehr freiwillige Art und Weise. Wie wirkt es, dass da jemand daherkommt, der sagt, wir brauchen da doch festere Regeln, um auch das Engagement für das Gemeinwohl in eine festere Form zu gießen? Ganz spontan, was ist Ihnen durch den Kopf gegangen? Ich kenne Sie als ehrlichen Menschen. Reden Sie, was Sie davon halten. Ja, Herr Auge und Herr Felber, ich bin kein guter Redner, ich bin, denke ich, eher ein Macher und nicht ein Redner. Insofern fällt mir das sehr schwer, so mit 3, 4 Sätzen darauf zu reagieren. Sie haben das ja schon gesagt, ich bin immer Formalisierungen und Korsetten immer abgeneigt. Ich denke, als Unternehmer macht man erstmal das, was man vom Bauchgefühl und von seinen Dingen her sinnvollerweise macht. Und als Unternehmer ist man ja zunächst mal für das Unternehmen verantwortlich ist und für die Mitarbeiter. Und ich glaube, der größte Beitrag, den wir leisten, ist, dass wir 200 Leute und deren Familien in Lohn und Brot haben. Und wenn ich darauf nicht achten würde, immer wieder und jeden Tag, dann nützt mir das nichts, wenn ich sagen wir mal, externe Projekte unterstütze oder ein übertriebenes Gutmenschentum hier vor mir hertragen würde, aber pleite gehe, dann habe ich mit Sicherheit das Schlechteste gemacht. Das heißt, und da muss ich Herrn Felber einfach mal kritisieren, ich habe keinmal das Wort Wettbewerb gehört und die Wirtschaft besteht aus Wettbewerb. Der Wettbewerb der besten Firmen, der besten Technologien, der besten Leute, die miteinander streiten und derjenige, der das bessere Produkt zu weniger Aufwand herstellen kann, gewinnt im Wettbewerb. Und das ist letzten Endes der Treiber unseres Wohlstands. Das mit Kapitalismus zu bezeichnen, ist meines Erachtens nicht richtig, sondern das ist Wirtschaft, Wettbewerbswirtschaft. Und die hat unseren Wohlstand, auch wenn Sie den Wohlstand vielleicht anzweifeln und sagen, es gibt auch Auswüchse des Wohlstands oder negative Begleiterscheinungen des Wohlstands, aber letzten Endes haben wir ja in den letzten 50 bis 100 Jahren gesehen, dass die Wettbewerbswirtschaft erfolgreicher war als die gelenkte Staatswirtschaft. Ich glaube, da sind wir uns sehr schnell einig. So, dass wir natürlich darauf achten müssen, dass diese Wirtschaft nicht die Umwelt zerstört, die Artenvielfalt zerstört, die Familien zerstört, die Ökologie, das Wasser, das ist völlig selbstredend und kein kluger Unternehmer würde sowas bewusst machen oder machen wollen, weil er genau weiß, damit fahre ich gegen die Wand, früher oder später. Für mich als Unternehmer ist nicht die Bilanz des nächsten Jahres relevant. Ich mache nicht irgendwas, um nächstes Jahr eine gute Zahl zu haben, sondern ich mache das, was ich für sinnvoll halte, langfristig die Firma zu entwickeln. Und das kann nie gegen den Wohlstand meiner Mitarbeiter, der Umwelt, der Gesellschaft sein. Das muss immer im Gleichklang sein. Und da sind wir uns ja eigentlich auch einig. Die Frage ist, wie erreicht man das? Was ich spontan bezweifeln würde, ist, dass Ihre sehr wohlgemeinten vielen Maßstäbe, die man bestimmt anwenden kann, um so eine Gemeinwohlbilanz zu erstellen, dass die wirklich rein objektiv sind. Da gibt es immer zu jedem Punkt zwei Meinungen. Nehmen wir mal so eine Wasserflasche. Es gibt ernsthafte Leute, die sagen, die PET-Flasche ist ökologischer, sinnvoll als die Wasserflasche, weil ich nämlich die Wasserflasche als Pfandflasche, als Leergut wieder durch die Gegend fahre, hat sehr viele negative Eigenschaften. Die PET-Flasche kann ich, wenn ich es richtig mache, in Recycling geben und so weiter und so fort. Selbst da haben sich wahrscheinlich schon Heerscharen von Wissenschaftlern, Ökonomen und so weiter den Kopf drüber zerbrochen. Und das ist ein simples Beispiel. Da gibt es so viele Produkte, bei Autos, bei allem, wo meines Erachtens eine objektive Lenkungswirkung einer solchen Gemeinwohlbilanz nicht wirklich erzeugt werden kann. Okay. Insofern, das Ziel ist gut, nur an dem Weg über so eine Bilanz zweifle ich. Nehmen wir zwei Fragen mal mit. Ich würde jetzt nicht direkt in einen Diskurs hier eintreten. Ich glaube, wir sollten nochmal auch einsteigen in die was gemacht haben. Aber zwei Fragen, denke ich mal, sind sehr wichtig. Das eine ist die Frage nach dem Wettbewerb. Inwieweit ist der Wettbewerb in der Gemeinwohlökonomie mit enthalten? Und das zweite, wer sagt eigentlich, was objektiv ist? Ja, wer ist derjenige oder diejenige, die letztlich sagt, was ist denn das Gemeinwohl? Und natürlich kann man sich über jedes Produkt sehr trefflich streiten. Was ist denn tatsächlich jetzt das Gemeinwohl? Und da sollten wir tatsächlich auch mal die jetzt mit reinnehmen, die in Ihren Betrieben das ja schon mal gemacht haben, definiert haben. Vielleicht finden wir da schon erste Antworten. Als erste würde ich die Frau Nagel dann tatsächlich nach vorn bitten. Sie ist Vertriebsleiterin bei Cibaria aus Münster. Jeder, der hier in Hamm auf den Wochenmarkt geht, kennt dieses Unternehmen. Es ist eine Vollkornbäckerei mit Bio-Anspruch. Von daher auch schon sehr lange am Markt. Also ich glaube, dass schon als ich studiert habe, meine ich, hätte schon Cibaria gegeben. Also schon wirklich lange dabei. Und kommen Sie ruhig nach vorn, Frau Nagel. Schon das Produkt ist ja damit eins, was quasi verspricht, wir dienen dem Gemeinwohl. Ja, also mit Bio und Vollkorn, das sind schon die Signale, die Sie in den Markt reinsenden. Wir sind diejenigen, die wirklich auch auf die Umwelt dabei achten, bei der Art und Weise, wie wir das Brot zubereiten, mit welchen Ausgangsstoffen wir dort arbeiten. Darüber hinaus haben Sie sich über die Jahre auch immer wieder sehr viel engagiert mit Ökosponsoring, mit sozialen Initiativen, die Sie unterstützt haben, Fraueninitiativen und die Gründerin Rike Kappler, die auch heute, glaube ich, noch Geschäftsführerin ist, ne, engagiert sich auch ehrenamtlich an sehr vielen Stellen und ist in der Szene sehr bekannt. Von daher stellt sich ja da auch schon gleich die Frage, Frau Nagel, was findet denn Zibaria jetzt an der Gemeinwohlökonomie, an neuen Dingen? Also im Prinzip, wenn man so reinschaut, die letzten 20 Jahre haben Sie aus sich heraus für das Gemeinwohl gearbeitet. Warum dann jetzt eine Bilanz? Was war für Sie da wichtig, sich dieser Aufgabe zu stellen? Nehmen Sie ruhig das Mikro. Ist es an? Mhm. Okay, alles klar. Also 30 Jahre gibt es uns schon. Und natürlich war die Frage vor... Eins aus, genau. 2000, glaube ich, 12, 13 sind wir damit in Kontakt gekommen, vielleicht auch erst 13, 14, war genau die Frage, was soll das jetzt auch noch, ne? Warum sollen wir das tun? Und wir sind aber ziemlich schnell dahin gekommen zu sagen, also ich glaube nicht an Objektivität, es quietscht, ne? Näher ran? Es geht schon. Okay. Geht. Also ich glaube nicht an Objektivität, aber ich glaube an Intersubjektivität und ich glaube daran, dass Menschen zusammen Vereinbarungen treffen können. Und dieses Instrument der Gemeinwohlbilanzierung ist was, in unseren Augen was sehr Strukturiertes und was sehr Systematisches ist, sehr viele Kriterien beinhaltet, die uns erlauben, das, was wir eh schon tun, genau anzugucken und auch noch Sachen darüber hinaus und eben auf ein Produkt und auf einen Betrieb zu gucken, auf eine sehr fundierte Art und Weise und auch nochmal auf neue Ideen zu kommen, wie man eventuell darüber doch vergleichbar, also auch diese sogenannten Soft Skills wie soziales Engagement, wie Geschlechtergerechtigkeit und so weiter, wie man auch die in eine Form, in eine untersuchbare Form bringen kann. Also diese Struktur war Ihnen da wichtig. Das ist über diese vielen Fragen, die man sich da stellen muss, die auch nicht immer bequem sind, dass man da schon weiterkommt. Wir können ja vielleicht mal kurz... Und Entschuldigung, es gibt noch eine Sache, die sehr wichtig ist. So? Okay. Also eine Frage, die sehr wichtig für uns ist, ist eben, dass die Gemeinwohlökonomie als Bewegung relevant ist. Also die hat eine große Kraft. Und wir sind immer daran interessiert, die Gesellschaft umzubauen, die Wirtschaft und die, aber auch gesellschaftspolitisch. Und ja, da glauben wir einfach dran. Und das ist auch die Erfahrung, die wir machen, dass das eine Kraft ist, die letztendlich zu einem Paradigmenwechsel führen kann. Und es ist eben ein ganz anderes Angucken von Wirtschaft, wenn ich sage, dass die Produkte, die der Wirtschaft schaden, teurer sein müssen letztendlich, die der Menschheit schaden, der Umwelt schaden, teurer sein müssten, zum Beispiel über Besteuerung, als Produkte, die dem Gemeinwohl dienen können. Okay, also im Grunde zwei Motive dahinter, eine bessere Struktur mal hinter ihr Wirken zu bringen und zu sagen, das interessiert mich, wie man damit umgeht. Gehen wir gleich nochmal kurz rein, wie diese Struktur aussieht. Mhm. Und auf der anderen Seite, Sie sehen auch eine Mission bei sich, dass Sie sagen, also wir suchen schon auch die Bewegungen, die Kraft versprechen mit dem Begriff Gemeinwohl, hat Christian Felber ja deutlich gemacht, knüpft man ja an Tradition schon an. Das ist anders als ein Begriff Nachhaltigkeit, der ja doch sehr, sehr künstlich daherkommt, ist man bei der Gemeinwohlökonomie vielleicht auch eher in der Lage, auch breite Bevölkerungsteile anzusprechen, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Ja? Ja, und eben diese ganzen vielen Aspekte, die eben noch mehr sind als ich habe gute Arbeitsplätze, indem ich ein sinnstiftendes Produkt oder ein wertvolles Produkt herstelle, sondern es gibt ja noch viel mehr, was das Leben ausmacht. Okay. Nehmen wir mal noch den zweiten Praktiker mit hinein, den Klaus Engemann, genau. Herr Engemann, kommen Sie mal nach vorn. Herr Engemann Sie sind gar kein Landwirt, habe ich gelesen, ne? Sie sind ein Garten- und Landschaftsbauer von der Ausbildung. Ja, aber sein Bruder ist ein Landwirt und Sie haben den elterlichen Hof übernommen, den es im Übrigen schon seit dem 16. Jahrhundert gibt. Er kommt jetzt aus Ostwestfalen, aus dem Kreis Höxter, wir haben es gerade gehört, aus dem Epizentrum der Gemeinwohlökonomie. Ja, so. Ja, sehen Sie. Ja, vielleicht ganz kurz. Also zufälligerweise haben wir hier jetzt drei Vertreter, die doch sehr stark aus dem Lebensmittelbereich kommen, aus dem landwirtschaftlichen Bereich und auch direkt die Produkte dort nehmen. Ist das typisch für die Gemeinwohlökonomie, Christian? Nö. Nee, ne? Wir sind untypisch, okay. Unverdächtig und so divers wie Gottes Garten, würde ich sagen. Gut. Kommen wir zurück zum Hof Engemann, Biolandwirt. 1988 hat er den Hof übernommen beschäftigen 13 Mitarbeiter und sind eben in Ostwestfalen sehr aktiv, haben da einen Hofladen und sind auch auf dem Markt mit ihren Produkten vertreten, also auch nicht nur Erzeugung, sondern auch Handel, und haben sich dann auch irgendwann mal an die Gemeinwohlökonomie gewagt. Was war bei Ihnen ausschlaggebend? Ich meine, bei Ihnen könnte man ja auch sagen, mein Gott, jemand, der seit dem 16. Jahrhundert einen Betrieb quasi betreibt, mehr Nachhaltigkeit geht ja eigentlich gar nicht. Warum muss man jetzt noch beweisen, dass man auch dem Gemeinwohl verdient ist? Der Beweis ist doch eigentlich schon erbracht durch Ihre pure Existenz. Sie können es das nehmen. Ja, danke für die Einführung, danke für die Einladung. Bei uns ist es so, dass ich mehrere Berührungspunkte hatte. Sie durften ja heute auch den Christian Felber erleben. Ich habe den bei Bioland kennengelernt, er hat mal einen Vortrag gehalten, ich weiß gar nicht, wann es war, 5, 6 Jahre ist es möglicherweise her, als Sie auf der Bundesdelegiertenversammlung mal die Gemeinwohlökonomie vorgestellt haben. Das war so der erste Kontakt. Und ansonsten in der Bioszene treiben uns viel von diesen ethischen Werten. Ethische Wertvorstellungen sind das, sind Grundlage oft der Entscheidungen, besonders zu dem Zeitpunkt, als wir unsere Landwirtschaft umgestellt haben, 1988. Also seit 32 Jahren machen wir jetzt Ökolandbau. Da war das noch nicht so in der Mitte der Gesellschaft angekommen, wie das heute so gesagt wird. Und wir haben dann begonnen, weil wir gedacht haben, im Sinne der ökologischen Nachhaltigkeit ist das der richtige Weg. Und haben das erstmal gemacht. Und ich war immer der Meinung, dass wenn ich das Richtige tue, werden auch die Leute uns dafür bezahlen, für unsere Leistung. Also anders eigentlich nicht marktwirtschaftlich rangegangen, sondern gesagt, naja, wenn ich das richtige Produkt habe, dann werden die Leute auch bereit sein, diesen Mehraufwand zu bezahlen. Das hat sich Gott sei Dank über diese 30 Jahre auch bestätigt. Über die vielen Jahre haben wir in unserem Unternehmen, hat sich das rauskristallisiert, Sie haben das in der Anmoderation gesagt, wir haben 6 landwirtschaftliche Kooperationen und 2 Handelsbetriebe, in denen wir aktiv sind. Und in diesen Unternehmenskooperationen haben sich 4 Leitmotive rausgeprägt über die letzten 30 Jahre. Das erste ist ökologischer Landbau. Wir möchten gerne, also wir halten den ökologischen Landbau für die nachhaltigste Form der Landwirtschaft und möchten gerne die gesamte Landwirtschaft umbauen. Also nicht 20%, wie das gerade die Bundesregierung als Ziel, Gott sei Dank, ausgegeben hat, sondern unser Ziel wäre 100% Ökolandbau. Zweites Unternehmensziel ist Kooperationen initiieren und leben. Also wir sind, ich habe mit meinem Bruder den Betrieb von Anfang an gemeinsam bewirtschaftet. Wir haben die erste Kooperation gegründet. Im Moment haben wir, wie gesagt, 9 Betriebe, die wir kooperativ betreiben, wo wir dann eben diese Kooperation üben mit verschiedenen Partnern. Drittes Unternehmensziel ist Arbeitsplätze auf dem Land entwickeln. Also der Kreis Höxter ist strukturschwach, sagt man so, also es gibt viel landwirtschaftliche Fläche, es ist schön da zu wohnen, aber es gibt wenig Arbeit, also wenig Arbeit, heute gibt es auch genug Arbeit, aber die Arbeitsplätze waren rar, will ich mal nennen. Und für mich ist es so, als Landwirt oder Betreiber von einem landwirtschaftlichen Betrieb bin ich an den Hof gekoppelt und ich möchte auch nicht gerne da alleine wohnen. Und um Bleibeperspektiven auf dem Land zu entwickeln, müssen wir Arbeitsplätze entwickeln, die auch attraktiv sind, dass die Leute da leben können und wollen. Seit einigen Jahren haben wir ein neues Unternehmensziel, was noch nicht richtig an Fahrt aufgenommen hat, ist gesunde Lebensweise und gesunde Lebensmittel. Das ist uns persönlich wichtig in unserem privaten Umfeld, da kriegen wir noch nicht so richtig Drive dran, aber ich denke, wenn wir das hier so machen oder ne, wenn wir das weiter in die Breite bringen, werden wir auch dieses Ziel mit Leben füllen können. Sie fragen, warum kommt dann diese Initiative? Ganz viel in unserem Tun ist eben in dieser Wertvorstellung begründet und wir sind jetzt dabei, dass die Kinder ins Unternehmen einsteigen. 4 unserer Kinder beteiligen sich im Unternehmen und wir haben unter anderem eine Gelegenheit gesucht, mit ihnen über unsere Werte und Vorstellungen zu sprechen. Und wenn Sie sich das Portfolio angucken, dann ist das, glaube ich, für so ein Unternehmen, da wird viel abgebildet von den Werten, die wir als Bio-Unternehmen haben. Und dann der letzte ausschlaggebende Punkt, um dann tatsächlich diese Bilanzierung durchzuführen, war, dass diese Stiftung, die Herr Felber eben erwähnt hat, im Kreis Höxter, ist ein LIDA-Projekt im Kreis Höxter. Also LIDA ist ja eine Förderung der Europäischen Union oder der Europäischen Gemeinschaft für strukturschwache Gebiete. Und im Kreis Höxter sind wir LIDA-Region und es gab einen Förderantrag dieser Stiftung, die gesagt haben, wir wollen die erste zusammenhängende Gemeinwohlregion Deutschlands entwickeln, wo eben die Kommunen sich bilanzieren lassen, wo Unternehmen bilanziert werden und wo eben auch die Bildungseinrichtungen auf den Weg gebracht werden. Und da waren wir in der ersten Runde der Unternehmen dabei. Also bei den ersten 5 waren wir jetzt dabei. Nächste Woche steht diese Evaluierung unseres Berichts an. Wenn der dann evaluiert wird, wie wir denken, dann wird er auch demnächst auf der Homepage stehen und für jeden, den es interessiert, einsehbar. Das heißt, Sie stehen kurz vor der Auditierung, dann kriegt man auch das Ergebnis, wie in der Schule dann gesagt, und weiß, wie viele Punkte man hat. Ne? Okay. Ja, vielleicht sollten wir mal ganz kurz, also beide merkt man ja, sind sehr stark von ihren Werten, auch des Unternehmens getrieben. Das klingt so ein bisschen nebulös, ja, und auch diese Tabelle, das sind ja erstmal nur Begriffe. Vielleicht sollten wir noch mal kurz sagen, wie so ein Prozess aussieht. Ja, also in jedem dieser Kästchen, die Sie dort sehen, 20 Felder, gibt es Leitfragen, die man durchgeht und auch gemeinsam mit den Mitarbeitenden im Unternehmen diskutiert. Und man bewertet sich im ersten Schritt selber und sagt, also wo stehen wir eigentlich in diesen Fragestellungen? Man hat eine Skala, die ragt von 0 bis 10, ja, und hat dann so eine Art Zielerfüllung für sich rausgefunden und gesagt hat, okay, wir sind noch am Anfang, Basislinie, oder wir sind schon fortgeschritten oder wir haben es vorbildlich erreicht. Das kann man erstmal selber sich bewerten. Man kann auch diese Felder auf die Branche erstmal nochmal einordnen und sagen, das hat für uns ein mittleres oder hohes oder ein niedriges Gewicht. Und daraus errechnet sich dann eine Punktzahl. Ja, ich glaube, die Punktzahl ist nicht das ganz Entscheidende. Wir haben 430 Punkte gekriegt. Wie viel haben Sie gekriegt? 635. In der Selbsteinschätzung? Der Auditor will es ja noch überprüfen. Ich habe es nicht zusammengerechnet. Okay, gut, werden wir sehen. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht der entscheidende Punkt, sondern wir kommen gleich nochmal dazu, mal auch zu sagen, was passiert eigentlich, wenn man eine solche Selbstbewertung macht. Ne, daraus errechnet sich dann quasi irgendwas mit Punkten und dann kriegt man, wie wir es gerade in der Präsentation gesehen haben, so eine Einordnung in grün, gelb bis rot. Da wären wir jetzt die gelben. Aber ich denke, da gehen wir gleich nochmal drauf ein, um zu gucken, was sind Ihre Erfahrungen damit. Aber zunächst möchte ich Herrn Steffens doch nach vorne holen. Als letzten Mitdiskutanten, Professor Dr. Karl-Georg Steffens, das ist der richtige Titel, ne? Ist Geschäftsführer seit 2018 der Wirtschaftsförderungsgesellschaft hier in Hamm. Bitte schön. Vielleicht dann noch in die Mitte. Aber nicht nur das, sondern auch Geschäftsführer des Innovationszentrums Hamm GmbH und seit kurzem auch herzlichen Glückwunsch Honorarprofessor an der privaten SRH-Hochschule. So, Sie haben sich sehr hier auch eingesetzt. Die Wirtschaftsförderung hat das Ganze mitgestaltet, mitfinanziert. Das hat doch bestimmt irgendeinen Grund gehabt. Warum haben Sie sich da eingesetzt als Wirtschaftsförderer der Stadt Hamm, dass Sie sagen, dieses Thema Gemeinwohlbilanz scheint mir doch etwas zu sein, wo wir auch mal ein bisschen Geld und Geist rein investieren dürfen. Ist das mehr so ein Innovationsansatz gewesen? Das sagten Sie, sind so ein Innovationsgeist, ja, merkt man an Ihren Funktionen. Oder waren es andere Aspekte, die Sie da getrieben haben, zu sagen, das machen wir jetzt hier in Hamm? Das hat natürlich verschiedene Aspekte. Zunächst einmal ist das Thema ein volkswirtschaftliches. Und das ist auch ein Trendthema. Und ich selbst, also von meiner persönlichen Geschichte, ich habe ja auch mal ein Institut für postfossile Logistik gegründet. Da sehen Sie auch so ein bisschen einen kleinen Widerspruch. Logistik ist ja erstmal mit, was Ökologie angeht, eher negativen Merkmalen besetzt. Wir haben es dann bewusst postfossil genannt, wir wollten aber mal herausfinden, wie denn die Logistik funktionieren kann, wenn sie emissionsfrei ist. So. Und insofern bin ich sehr an diesen Trends interessiert und auch durchaus auch mit einer gewissen Skepsis, die aber eher wissenschaftlich begründet ist. Ich komme ja aus der Wissenschaft, insofern man sollte ja immer die gesunde Skepsis da mitbringen. Bei dem Thema Gemeinwohl handelt es sich ohne Zweifel um einen Trend, der ist auch, also Club of Rome hat ja auch schon mal ähnliche Ziele formuliert, der sich aber sehr stark durchsetzt, dadurch, dass ja auch über die sozialen Medien auch so eine Akzeptanz von Produkten, von Dienstleistungen eben immer mehr eine Rolle spielt. Ein Unternehmen heutzutage, zumindest wenn es den Endkonsumer anspricht, muss natürlich auch darauf achten, dass die Produkte Akzeptanz finden. Völlig klar. Deshalb ist es für eine Wirtschaftsförderung wichtig, auch mal zu schauen, was gibt es denn da und welche Auswirkungen hat das auf die Hammerunternehmerschaft. Also wir sind natürlich als Wirtschaftsförderung, zumindest verstehe ich das so, auch immer Interessensvertreterin der Unternehmen, die in Hamm sind, wie die Firma Jeckering, oder nach Hamm kommen wollen. Das heißt, wir verstehen solche Veranstaltungen auch ein bisschen so als Angebot, mal zu schauen, wo stehen wir, wie können wir das nutzen, was kann die Stadt Hamm dafür tun, voran natürlich gestellt, dass man das prinzipiell gut findet. Das Thema, was ich persönlich spannend finde im Thema, ist natürlich, dass man tatsächlich von den eingeschränkten Kriterien, nachdem wir Wohlstand, das wurde ja sehr schön ausgeführt, definieren, dass wir da ein bisschen weiter, dass wir ein bisschen weiter fassen. Wichtig ist, dass man das runterbrechen kann und insofern ist das eben für uns auch ein interessanter Aspekt. Was ich aber auch anmerken möchte ist, wir haben in Deutschland besonders die Situation, dass es im Prinzip ja auch zwei Arten von Ökonomien gibt. Es gibt sozusagen die Ökonomie der Aktiengesellschaften, die ist sehr stark quartalsorientiert, nach Quartalszahlen und sehr extrem anhand rein betriebswirtschaftlicher Kennzahlen orientiert. Und das möchte ich mal sagen, die sind auch nicht immer auf den langfristigen Erhalt des Unternehmens so fokussiert, die Kennzahlen, nach denen sie arbeiten. Das ist was anderes als der deutsche Mittelstand. Auch der andere Mittelstand ist jetzt nicht typisch deutsch, aber natürlich gibt es mittelständische Unternehmen auch woanders. Was Herr Jeckering ausgeführt hat, diese Nachhaltigkeit, mit der Unternehmen ja auch am Markt bleiben müssen, die ist ja per se schon ein Teil dessen, was hier in diesen Zielen verankert ist. Wir können keinen uneingeschränkten Raubbau an der Natur vornehmen, wenn wir von der Natur leben. Wenn es keinen Weizen mehr gibt, kann Herr Jeckering keine Weizenstärke mehr produzieren. Und insofern ist die Firma Jeckering und dann damit auch ganz viele anderen auch schon per se an solchen Zielen interessiert. Insofern bin ich da auch ein bisschen zwiegespalten. Viele Unternehmen tun schon das Richtige. Und was mich halt interessiert in dieser ganzen Debatte ist, wie können wir es hinbekommen, dass diese Ziele besser erreicht werden, ohne dass wir die Unternehmen in ihrer Marktrolle schwächen, denn das ist die nächste Gefahr, wenn wir dann vorbildliche Unternehmen haben, die aber teurere Produkte anbieten, könnte es passieren, dass die eben vom Markt verschwinden. Auch da gibt es leider Beispiele für. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zwischen Makro- und Mikroebene zu weit herspringen. Ich würde gerne noch mal einmal in die Mikroebene eintauchen, bevor wir uns auch den Fragen stellen, die Sie ja auch schon gestellt haben. Da können wir dann auch noch mal hier diskutieren. Aber ich finde es schon wichtig, dass wir auch mal sagen, was macht das eigentlich mit den Menschen in einem Betrieb, in einer Organisation? Wenn ich sowas wie eine Gemeinwohlorientierung da reinspüle, und da würde ich gerne mal Frau Nagel zunächst mal fragen, wie das bei Ihnen aufgenommen worden ist. Ja, eigentlich könnte man ja annehmen, das sind jetzt alles Leute, die bei Zibaria arbeiten, weil sie schon auch diesen Wertekanon, den sie dort verkörpern, mittragen. Und jetzt kommen sie da rein und stellen blöde Fragen. Und wir sind ja hier so ein bisschen unter uns, Sie können aus dem Nähkästchen plaudern. Ich kenne es ja aus meiner Diskussion, das waren nicht nur nette Gespräche, sondern das sind schon auch manche Fragen gewesen, die einen echt irritieren können, auch die Mitarbeiter irritieren können. Vielleicht können Sie mal sagen, was sind so Punkte, die Ihnen wirklich geholfen haben, nochmal auch mit den Mitarbeitern rauszuarbeiten und an welchen Stellen wurde es vielleicht aber auch ein bisschen schwierig in diesem Wertekanon, der sich in den 20 Feldern dort abbildet. Also ich muss dazu sagen, wir haben zwei Bilanzierungen ja schon hinter uns und die erste Bilanzierung war in eine Peer-Evaluation mit anderen Betrieben in Begleitung der FH Münster. Und da ist es so gewesen, dass wir diese ganzen Fragen untereinander besprochen haben, sprich überwiegend meine Chefin und ich, mit den Studierenden und in der Fachhochschule mit den anderen Betrieben. Das war alles wunderbar. Und ein Ergebnis am Ende dieses Bilanzierungsprozesses war tatsächlich, oh, wir haben aber vergessen, die ganze Belegschaft mitzunehmen. Weil wir sowieso davon ausgehen, dass ein großer Teil das Ganze bei uns sowieso immanent ist, also ne, als Biobetrieb und mit allem, was da dran hängt. Aber wir haben es eben nicht im Betrieb diskutiert. Das heißt, wir haben bei dem zweiten Prozess gesagt, das muss auf jeden Fall kommen, weil dieses ganze Instrumentarium ist ja dafür da, den Ist-Zustand anzugucken und daraus dann Verbesserungspotenziale auch zu sehen. Und ein Potenzial war eben zu sagen, nee, also so geht es nicht. Wir müssen diese Fragen innerhalb des Betriebes diskutieren. Das heißt, dann haben wir uns auch jemanden dazugeholt und haben zu den ganzen Berührungsgruppen Workshops angeboten. Alle durften mitmachen in ihrer Arbeitszeit, aber auch da ist es so, das tun nicht alle. Das ist, da finde ich, kann und muss man aber auch mit leben. Und es gibt bestimmte Aspekte, die interessieren alle, die was zu tun haben oder mehr, die was zu tun haben mit Handwerk, mit nicht fragmentierter Arbeit, mit auch den ökologischen Rohstoffen. Dann gibt es wieder andere Aspekte, zum Beispiel gute Frauenarbeitsplätze, die Unterstützung, die wir machen über Sponsoring in verschiedensten, dass wir spenden an Medikamoniale, also an bestimmte Organisationen, die wie wir finden, gesellschaftspolitisch relevant sind. Das sehen nicht alle immer gleich und das wird auch zusammen besprochen, wo soll da die Energie hingehen. Und es gibt natürlich auch, das ist ganz logisch, manchmal, wenn wir sehr viel sponsern, also auch Lebensmittel sponsern, dass manche sich fragen, hier, wir machen die Überstunden, wir haben irgendwie total viel zu tun, wir haben vielleicht Krankheitsfälle, wir rackern uns ab und jetzt müssen wir noch produzieren für dass irgendwer ein Buffet hat für irgendeine Veranstaltung oder so. Ich will es gar nicht negativ darstellen, ich will nur sagen, dass nicht alle Aspekte immer von allen gleich mitgetragen werden und das ist einfach so. Und wichtig ist nur, immer wieder nachzufragen, immer wieder zu gucken, wir gehen nicht davon aus, dass man, wenn man bei uns arbeitet, glücklich ist. Aber wie gehen wir damit um, wenn Menschen unzufrieden sind mit ihrer Arbeit? Das zum Beispiel ist ein Aspekt. Aber ich glaube, ich rede gar nicht mehr zu der Frage, oder? Doch, Sie haben so ein bisschen erzählt, auch wie es angekommen ist bei den Leuten. Ne? Und Sie haben es schon gemerkt, das ist ja durchaus sehr unterschiedlich. Ich meine, das sind alles Individuen, die in einem Unternehmen arbeiten mit ihren eigenen Sichtweisen. Das geht so ein bisschen in die Frage von Herrn André Jeckering auch. Der sagt ja, wer definiert das denn jetzt eigentlich? Was ist denn da Gemeinwohl? Wenn ich da reingehe, habe eine Belegschaft mit, weiß nicht, 50, 60 Leuten, die in den Workshops arbeiten. Das ist ja schon eine anstrengende Diskussion, dann mal darüber zu reden. Was versteht ihr denn unter Gemeinwohl? Und ja, und deswegen ist es ja gut, dass eben diese verschiedenen Indikatoren einfach da sind, ne? Dass man das wirklich kleinschrittig machen kann, also dass man sagen kann, okay, ich interessiere mich vielleicht als Mitarbeiterin für Sinn und gesellschaftliche Wirkung der Produkte und vielleicht noch für die Menschenwürde und das andere ist mir jetzt mal nicht so wichtig, also mit dem Geld, das interessiert mich vielleicht gar nicht so und dann gehe ich in die Arbeitsgruppen rein und spreche da mit meinen Kolleginnen und Kollegen und dann wird gemeinsam geguckt, wie schätzen wir uns ein und vielleicht sagen einige, da sind wir ganz weit vorne und andere sagen, nö, aber hört mal, das und das und das wird alles diskutiert. Es wird ja ein Konsens dann hergestellt im Unternehmen. Ja, also man redet. Haben Sie den Eindruck, das funktioniert, dass man also dann trotz dieser Unterschiedlichkeit doch dann zu gemeinsamen Ergebnissen kommt? Ja, in diesen Arbeitsgruppen schon. Aber wie gesagt, das machen ja nicht alle mit. Das ist. Ich würde mal behaupten, dass die Grundgedanken von allen mitgetragen werden, aber dass es manche eben mehr oder weniger, also nicht alle interessieren alle Aspekte. Okay. Das ist, finde ich, aber auch logisch und normal und in Ordnung. Also. Herr Engelmann, wie war es bei Ihnen? Sie sind nicht ganz so viele Leute. Ich hatte den Eindruck, als ich den Bericht gelesen habe, das ist so eine Familiennummer, die Sie da machen, ne? mit Ihren Kindern gemeinsam, hatten Sie auch gesagt, als ein starkes Motiv, diese Werte gemeinsam zu besprechen. Haben da noch andere mitgewirkt? Irgendwelche Kunden, Lieferanten oder andere Mitarbeiter? Bei den Mitarbeitern, da haben Sie die falsche Zahl. Also Sie haben die richtige Zahl fürs Unternehmen, was bilanziert hat mit 13 Mitarbeitern. Okay. Insgesamt beschäftigen wir in Eisen etwas mehr als 70 Mitarbeiter auf 45 vollen Stellen, sodass es dann schon ein bisschen mehr ist und die Leute auch zusammenbringen muss. Es ist ein bisschen bei uns ähnlich wie bei Cibaria, dass nicht alle sich beteiligen, nicht alle beteiligt sind. Wir haben eine Auftaktveranstaltung gemacht, wo wir das Prinzip der Gemeinwohlökonomie erklärt haben. Da waren auch alle dabei. Danach haben wir gezielt eingeladen also für die Teilnahme der Mitarbeiter. Trotzdem ist es bei so einem kleinen oder mittelständischen Unternehmen so, wenn ich meine gesamte Einkaufsabteilung lahmlege, ja, so ein Diskussionsprozess pro Punkt dauert schon 4-5 Stunden. Also das ist jetzt keine Seltenheit. Dann ist es so, dass die Begeisterung sich in engen Grenzen hält, weil die müssen das vor- oder nacharbeiten. Und trotzdem ist es aber so, dass es bei uns ein ähnliches Verfahren setzt sich zur Unternehmensführung ein. Wir arbeiten mit sogenannten Qualitätszirkeln, wo ich mit den Mitarbeitern die Unternehmensziele fürs nächste halbe Jahr festlege. Und das eigentlich ein Prinzip ist, was eingeübt ist über die letzten Jahre, sodass es für die Entscheidungsträger im Betrieb nichts Ungewöhnliches ist. Trotzdem ist es natürlich schwierig, den letzten Lkw-Fahrer, den letzten Erntehelfer mitzunehmen. Das geht da sicherlich nicht. Gab es Punkte, die Probleme bereitet haben in der Skala? Naja, wenn man über die Offenheit der Gehälter spricht, das muss man erst üben. Das ist ungewöhnlich in Deutschland. Also wir tragen ja nicht so unsere Gehaltsabrechnungen vor uns her. Und darüber zu sprechen, was ist da und wer ist in welche Kategorie eingestuft und warum, das ist schon eine etwas schwierige Diskussion, sag ich mal. Wo sich alle gerne beteiligen, ist bei dem gesellschaftlichen Umfeld, was macht das für einen Sinn, was tun wir da gerade? Und da möchte ich Ihnen so ein bisschen widersprechen. Hier kam zweimal das so, dass die ökologischen Aspekte, für die wir ja antreten als Biobetriebe, da ist es schon dramatisch. Also seit 30 Jahren erzählen wir Biobauern, dass die Pflanzenschutzmittel und das Nitrat im Grundwasser ankommt und dass das was mit Landwirtschaft zu tun hat. Und gerade in den letzten anderthalb Jahren ist auf einmal, ups, wir haben Nitrat im Grundwasser, wir müssen auf einmal unser Trinkwasser aufbereiten, die Stadtwerke müssen nachrüsten. Also da bin ich nicht so ganz Ihrer Meinung, dass jeder Unternehmer verantwortlich mit den natürlichen Ressourcen umgeht. Da liegt schon das Kind ein bisschen im Brunnen, müssen wir nacharbeiten. Transparenz ist in unserem Unternehmen, das Pflegen, weil es ein geübtes Ding. Menschenwürde, da waren manche Dinge auch, was die Arbeitsgestaltung, was die Lieferketten angeht. Ja, da ist also bei dieser Bilanzierung geht es auch darum, Nachweise und Belege ranzubringen. Und meine Mitarbeiter treffen in vielen Fällen Einkaufsentscheidungen über Produkte und bei manchen fühlten sie sich auf einmal bestätigt, wenn der Kollege sagt, super, Gott sei Dank habe ich den Ingwer aus Peru gekauft und nicht aus China. Ja, so, da fühlt er sich dann auf einmal ein bisschen besser, auch wenn das waren so Dinge, wo es dann Aha-Erlebnisse gab. Oder wir haben einen Lieferanten in Südfrankreich, wo wir direkt bei einer Erzeugergemeinschaft einkaufen. Als wir da angerufen haben, wie haltet ihr das damit? Sagt sie, ja, ich schicke dir eben unsere Bilanz. Also es gibt eben auch im europäischen Ausland Unternehmen, die sich damit beschäftigen. Und meine Frau sagte eben, das ist schön hier zu sein und zu hören. Es gibt Menschen, die denken genauso wie wir. Also in diese Gemeinschaft sich aufgenommen zu fühlen, das ist auch ein sehr positives Gefühl, weil sonst die Wirtschaft in vielen Bereichen anders tickt. Wir sind monetär aufgestellt und diese Dinge, die wir dann tun, wo wir mehr Geld für ausgeben, wo wir mehr für Rohstoffe bezahlen, vielleicht kann ich es nochmal so ganz praktisch, also ich bin nicht so wissenschaftlich, sondern ich mache das so in der Praxis. Ich hatte heute zwei Beispiele, wie sie krasser fast nicht sein können. Heute Mittag hat ein Kunde angerufen, mit dem wir einen größeren Getreidekontrakt abgeschlossen haben, keine 10.000 Tonnen, aber immerhin 300. Der hat gesagt, der Dinkelpreis hat sich erhöht, ich zahle jetzt 30 Euro mehr die Tonne. Wir haben nicht gefragt, ne? Er hat gesagt, der Markt hat sich verändert, er müsste nicht, wir haben einen abgeschlossenen Kontrakt, hat den Preis um 30 Euro die Tonne erhöht. Ein anderes Unternehmen, was jetzt gerade Konkurs angemeldet hat, hat einer der Lieferanten angerufen und hat gesagt, so eine Scheiße, ich habe denen mein Getreide verkauft. Die haben den Kontrakt vorher abgeschlossen, die haben darauf gedrängelt, dass die bis zum 12. Oktober die ganze Ware abgeholt haben. Am 14. haben sie den Insolvenzantrag gestellt. Das ist jetzt kein Beispiel von Gemeinwohlorientierung. Also ich denke, dass das im Unternehmen bekannt war und das sozusagen das Getreide abzuirren, da habe ich gedacht, naja, so breit ist die Welt, auch im Ökohandel. Und wir suchen uns dann lieber die Partner raus, die kooperativ umgehen, die die Werte mittragen. Und das ist eine Chance über die Balancierung, dass wir die finden. Ich denke, wir haben einen kleinen Einblick bekommen. Wir können sehr lange jetzt, glaube ich, auch über Ihre Erfahrungen noch weiterreden. Die Zeit haben wir leider nicht. Aber Christian, vielleicht kannst du mal kommentieren. Ist es das, was hier berichtet worden ist, wie ihr euch das vorgestellt habt? Wer definiert Gemeinwohl? Wer definiert Gemeinwohlorientierung? Das war die Ausgangsfrage auch von André Jeckering. Ja. Ne? Wie soll das denn gehen? Wer sagt das denn dann am Ende? Also im Vortrag habe ich es ja erzählt, das wären die Menschen, die sich versammeln und dann sich austauschen und von allen Vorschlägen die 20 wichtigsten ausheben. Das wäre die unmittelbare Antwort. Und von diesen 20 Endergebnissen auf Bundesebene selbstverständlich, also es würde nicht in Hamm entschieden, was für Deutschland gilt, sondern das wäre dann ein demokratischer Syntheseprozess auf, bis Berlin und dann würde sozusagen der deutsche Souverän für Deutschland das entscheiden und vielleicht gäbe es dann sogar einen europäischen Prozess und wir hätten das für die EU. Wie das hier ist, da komme ich gleich hin, weil ich würde es gerne von vorne beantworten. Die drei ganz wichtigen kritischen Beiträge vom Herrn Andrea Jeckering. Der Wettbewerb war das erste. Das ist aus meiner Sicht ein Missverständnis, weil Sie haben gesagt, die gelenkte Staatswirtschaft hat nicht funktioniert und die schlagen wir nicht vor. Also das wäre einfach ein radikales Missverständnis, wenn Sie jetzt verstanden hätten, dass... Okay, dann sind wir uns einig, die gelenkte Staatswirtschaft hat nicht funktioniert und wir schlagen sie nicht vor. Wir nennen die Gemeinwohlökonomie nicht nur eine voll ethische Marktwirtschaft, wir nennen sie auch eine wirklich liberale Marktwirtschaft. Da wollen wir sogar ein bisschen das Freiheitsverständnis der FDP zurechtdrücken. Wir definieren, was wir unter liberal verstehen, nämlich, dass alle Menschen in der Marktwirtschaft die gleichen Rechte, die gleichen Freiheiten und die gleichen Chancen besitzen. Ich spreche unter anderem aus Betroffenenperspektive, weil ich bin Zeit meines Lebens bin ich unternehmerisch tätig. Ich habe verschiedenste juristische Personen gegründet. Ich habe noch nicht 200 Arbeitsplätze geschaffen, aber ich nähere mich dieser Benchmark an. Wir wollten zum Beispiel eine Bank gründen in Österreich. Wir haben einen 500 Seiten starken Antrag gestellt, um nicht eine vollwertige Bank, sondern nur ein Girokonto, nämlich ein Gemeinwohl-Girokonto. Und wir wurden nicht zum Markt zugelassen. Das heißt, aus eigener Erfahrung weiß ich, was es heißt, vom Markt ausgeschlossen zu werden und nicht die unternehmerische Freiheit ausüben zu dürfen. Wir haben uns natürlich nicht ins Boxhorn jagen lassen. Wir haben jetzt trotzdem ein Gemeinwohlkonto angeboten, nämlich in Partnerschaft mit einer Bank, die eine Lizenz hat. Aber darauf will ich nicht hinaus, sondern ich möchte erstens darauf hinaus, das, was Sie Wettbewerbswirtschaft nennen, das nennen wir einfach freie Marktwirtschaft, nämlich dass alle, die ein Unternehmen gründen wollen, die gleiche Freiheit genießen sollen, ein Unternehmen zu gründen. Und dann gibt es schon einen Unterschied, nämlich Sie haben gesagt, dass der Wettbewerb der Treiber des Wohlstandes ist. Und hier muss ich als Psychologe widersprechen und jetzt gar nicht aufgrund meiner eigenen Ideen oder Meinungen, sondern ich zitiere einfach den Stand unserer Wissenschaft und ein bisschen ein Unterschied darf ja auch bestehen bleiben. Nämlich, wenn Sie von Treiber sprechen, sprechen Sie von Motivation. Und die Motivationsforschung, die liegt in der Psychologie beheimatet und nicht in der Ökonomie. Und die Psychologie hat eindeutig außer Streit gestellt, das ist selten in der Wissenschaft, dass der stärkste Motivationsfaktor die intrinsische Motivation ist und nicht die extrinsische. Das heißt, extrinsische Motivation wie Wettbewerb wirken erwiesenermaßen schwächer als intrinsische Motivation. Das heißt, wenn Menschen... Unternehmer, Unternehmerinnen, ein Produkt, das sinnvoll ist, von guter Qualität, mit effizienter Technologie und Logistik auf den Markt bringen wollen, dann sind sie der stärkere Treiber von wirtschaftlicher Entwicklung und Wohlstand. Und das Zweite, was auch erwiesen ist und sogar noch unterstützt durch eine Naturwissenschaft, was natürlich die schwächere Sozialwissenschaft sozusagen sehr stark legitimiert, nämlich durch die Neurobiologie, was Menschen am allerstärksten motiviert, nämlich gleich stark wie intrinsische Motivation, ist das Gelingen von Beziehungen. Und wenn Sie so wirtschaften, dass die Beziehungen mit allen gelingen, mit den Zuliefererinnen und mit den Kunden und mit den Mitarbeitenden und mit den Geldgebenden, dann ist das die allerstärkste Motivation überhaupt. Und das heißt überhaupt nicht, dass der Wettbewerb nicht motiviert. Es heißt nur, für die Triebkraft der Wirtschaft braucht es ihn nicht zwingend. Wer sich im Wettbewerb austoben will, kann das in der Gemeinwohlökonomie genauso. Er braucht einfach nur eine bessere Gemeinwohlökonomie anstreben als der Nachbar. Darf sich austoben, nur gibt es davon keinen negativen Nebeneffekt. Ich unterstelle Ihnen, dass Sie gar nicht einen Wettbewerbsgeist haben, aber bitte korrigieren Sie mich, wenn Sie einen Wettbewerbsgeist hätten, aber natürlich so, wie ich Wettbewerb verstehe, dann wären Sie heute Cargill. Sie sind aber nicht Cargill, ein Weltkonzern. Und worauf wir hinaus wollen, wenn Sie recht haben, und ich glaube Ihnen das gerne, dass ein kleines, Sie sind ja eigentlich sogar ein relativ kleiner Mittelständischer. Darf ich Sie noch als Müller bezeichnen? Ja, klar. Ich darf Sie als Müller bezeichnen, genau. Ich würde Ihnen tendenziell recht geben, für einen Müller gilt, der kann gar nicht anders, als dem Gemeinwohl zu dienen. Für Cargill gilt es nicht. Und darauf wollen wir eigentlich hinaus, das wurde auch angemerkt, weil Cargill und Kollegen, die machen ganz, ganz viel kaputt. Die machen die Umwelt kaputt, die machen die Gesellschaft kaputt, die machen die Arbeitskräfte, die verletzen die Menschenrechte. Und da brauchen wir eine Unterscheidung. Und die Unterscheidung, indem wir hier ordnungspolitisch gegen die Weltkonzerne vorgehen, das hat leider in den letzten 30 Jahren nicht funktioniert. Und uns erscheint eben die Gemeinwohlbilanz die elegantere Form, nämlich das, was Sie zum Gemeinwohl beitragen, sichtbar zu machen und damit Cargill, die das natürlich nicht vorweisen kann, in einen gravierenden Wettbewerbsnachteil zu bringen, dass Cargill eines Tages sich aufspalten muss in 2000 kleine Müllerleins. Das wäre eigentlich das Ziel dieser ganzen Übung. Und Sie erinnern mich an die erste Brauerei mit Gemeinwohlbilanz, die ist in der 7. Generation, hat immer noch 50 Beschäftigte. Die planen überhaupt nicht einmal 100 Beschäftigte zu haben, weil 50 Beschäftigte die optimale Größe ist. Und die sind in einen Kooperationsverbund mit den Slow Brewern, also mit den Langsambrauern eingetreten. Das sind mittlerweile über 40 Brauereien. Und das ist eine schöne Kooperation, die zeigt, die versuchen nicht besser zu sein als die anderen, sondern die versuchen voneinander und miteinander zu lernen. Aber es sind eigenständige, freie Unternehmen, Familienbetriebe von kleiner Größe. Genau, das ist ungefähr. Und die letzte Frage, die Streitfragen, die stellen wir zurück. Weil es gibt so viele Punkte, die heute objektiv eindeutig geklärt sind, nämlich Menschenrechtsverletzungen. Das ist so eindeutig, das ist keine Recht. Die Menschenrechte stehen außer Streit. Wenn ein Weltkonzern die Gewinne in Steueroasen verschiebt, das kann er die Buchhaltungsprüfung können es eindeutig erweisen, da gibt es überhaupt keine Streitfrage. Oder wenn BASF über das Mercosur-Abkommen Pestizide, die in der EU verboten sind, jetzt nach Brasilien exportiert, das ist so, es genügt und es ist ausreichend, wenn wir mit denjenigen Themen beginnen, die bereits längst außer Streit stehen und das, was noch strittig ist, das stellen wir zurück. Da lassen wir uns Zeit, bis da mehr Wissen darüber besteht und mehr Einigkeit und damit fangen wir nicht an, weil es gibt so viel zu tun und mit dem fangen wir an. Ja, herzlichen Dank. Damit hast du im Grunde auch ein paar Fragen beantwortet. Und natürlich könnten wir jetzt in die Details reinbohren und auch eine Menge Differenz noch feststellen, also auch aus den Erfahrungen heraus der Bilanz. Das ist ja noch kein fertiges Instrument, sondern es ist so eins, das sich stetig entwickelt, von immer mehr Unternehmen angewendet wird und auf diesem Weg einfach auch eine Reife auch noch weiter erlangt. Insofern müssen wir uns jetzt auch noch nicht darüber streiten, ob das alles perfekt schon ist. Ich würde aber noch mal ins Publikum hinein die Frage stellen, gibt es eine Frage, ein, zwei Fragen können wir, glaube ich, noch machen, bevor die hier irgendwie die Türen zuschließen. Gibt es ganz dringend was anzumerken von Ihrer Seite? Hat jemand das Bedürfnis, was zu sagen? Oder traut sich jetzt keiner mehr, weil Christian Felber so vehement seine Argumente vorbringt? Ja, dann würde ich... Doch, Karl, haben wir doch. Karl, jawohl, ohne, Karl. Nicht ohne Mikro. Also, ich fand das ungeheuer eindrucksvoll, auch die Diskussion jetzt faszinierend. Ich würde mir wünschen, wenn von hier aus ein Impuls ausgehen würde an unsere Stadt, gemeinsam mit uns, mit Fuge, mit denen, die hier Verantwortung tragen, der Wirtschaftsförderung und Baum, eine Initiative entstehen würde, zu sagen, wir probieren es auch in Hamm. Das, was in Höxter gemacht wird, das wäre mein Wunsch nach dem tollen Abend hier. Meldet euch bei uns bei Fuge, Telefonnummer habt ihr, den Laden kennt ihr. Wir möchten gerne mit Ihnen, mit euch zusammen eine Initiative ergreifen, den neuen Rat, die neue Stadtverwaltungsspitze zu motivieren, diesen Weg zu gehen. Bei allen Bedenken, die Herr Jeckering hat, aber ich glaube im Grunde von der Sache her machen Sie das auch längst schon, was unser Referent Herr Felber vorschlägt. Würde ich Sie mir wünschen. Dankeschön, ja. Karl. Damit bist du wieder mir einen Schritt voraus, denn ich wollte an und für sich nochmal auch das Publikum gerne fragen. Nämlich an dieser Stelle, was kann man jetzt tun? Wie kann man da jetzt vorgehen? Vielleicht Wirtschaftsförderung, vielleicht könnte die ja tatsächlich ein Treiber sein. Herr Steffens hat gleich aufgezeigt. Genau, ich wollte dem Karl nämlich im Prinzip antworten, weil In der Tat, das ist auch was, was ich hier mitnehmen möchte. Also erstmal habe ich die vier Punkte, Sie haben eine Liste von 8 Punkten, glaube ich, aufgeschrieben, was wir machen können. Ja. Irgendwo eine Folie, wo 8 Punkte drauf waren. 4 habe ich schon vereinnahmt, nämlich als Fragen, die wir auch direkt in Hamm angehen können. Ein Punkt ist die Ansiedlungspolitik. Also bei uns ist das in Hamm ist das so, dass wir Flächen an Unternehmen verkaufen durch einen Aufsichtsratsbeschluss. Und der Aufsichtsrat ist ein politisches Gremium von Ratsmitgliedern besetzt, der hat Kriterien. So, und das ist etwas, was ich mitnehmen werde, zu diskutieren. Ich kann aber jetzt schon sagen, ein Kriterium, das ist auch schon in der öffentlichen Diskussion gewesen, ist die Tarifbindung der Arbeitsplätze, also dass ordentliche Gehälter gezahlt werden. Damit ist nicht gemeint, dass die unbedingt jetzt spezielle Tarifverträge haben müssen, sondern dass die Gehälter eben, dass die eben sich an den Tariflöhnen orientieren. Das sind so Kriterien, die da gegeben werden. Also es ist nicht nur ein Grundstücksverkauf an den Meistbietenden, sondern eben Kriterien. Und da kann ich das in die Diskussion einbringen, diese Punkte, also welche davon geeignet erscheinen. Ich sag das mal so. Und ich denke, das sind ja jetzt gerade Koalitionsverhandlungen, wo man sowas ansprechen kann. So, und das ist das Thema öffentliche Ausschreibung. Das ist etwas, was die Stadtspitze diskutieren muss. Jetzt hätte ich dann doch besser den Zettel mitgenommen. Aber ich mache das mal mit der Allgemeinversicherung. Also diese Kriterien kann man natürlich sehr gut einbringen. Ich finde es auch richtig, um das nochmal ein bisschen deutlich zu machen, was ich eben auch gesagt habe, sobald es sich um öffentliche Grundstücke geht, um öffentliche Immobilienliegenschaften, dann ist natürlich das Thema Gemeinwohl ganz anders zu sehen, als wenn ich hier von den Interessen privater Unternehmen spreche. Die Öffentlichkeit sollte natürlich sich solche Kriterien von den politischen Handeln auch dann durchaus auch nehmen. Also wir sollten nicht unsere Grundstücke an den Meistbietenden nur verkaufen, das ist deutlich zu machen. Das versuchen wir umzusetzen. Frau Nagel, vielleicht können Sie mal sagen, Sie sitzen in Münster, was würden Sie sich denn von Ihrer Standortgemeinde wünschen an Unterstützung, dass Sie erfolgreicher arbeiten können, dass es besser wahrgenommen wird, was Sie dort tun? Oder sind Sie da schon glücklich mit dem, was Ihre Standortkommune da macht? Was wir uns natürlich wünschen, wie alle, glaube ich, das war eben, das wurde ja auch schon gesagt, bei öffentlichen Ausschreibungen, bei der Beschaffung von, also alles, was eine Kommune, eine Stadt beauftragt, das ist ja wahnsinnig viel, wenn da Gemeinwohlkriterien, Gemeinwohlbilanzen eine Rolle spielen würden, dann wäre schon viel gewonnen. Okay. Also das wäre so, glaube ich, das Erste. Also und wenn sich halt insgesamt die Stadt, der Stadtrat, alle damit mehr befassen würden. Was sie auch tun. Okay. Herr Engermann, Sie hatten ja gleich deutlich gemacht, dass Sie mit dem Kreis da zusammenarbeiten, dass Sie sich haben inspirieren lassen. Wie wichtig ist dieses Netzwerk? Könnten Sie sich da auch vorstellen, dass Sie noch mehr Unterstützung bekommen seitens der Politik, seitens der Kreise oder der Gemeinde? Ja, unbedingt. Also da geht schon noch ein bisschen was. Und ich glaube aber, dass wir da auf einem ganz guten Weg sind im Kreis Höxter. Bin froh, dass diese 3 Kommunen jetzt im Bilanzierungsprozess drin sind oder den abschließen und dass hoffentlich die anderen Kommunen zugucken und sich das als Vorbild nehmen und das auch entwickeln. Wir planen jetzt gerade ein Bio-Wertschöpfungszentrum in Eisen. Da machen wir eine Auftaktveranstaltung. Das Interesse ist groß. Der Landrat hat zugesagt, dass er kommt. Der Bürgermeister hält das Schlusswort. Von daher, glaube ich, haben wir eine politische Wahrnehmung. Die eine Bank, von der Sie gesprochen haben, die Vereinigte Volksbank, geht in den Bilanzierungsprozess sehr gut. Also in den Jahresgesprächen mit meinen Beratern habe ich immer wieder auch darauf hingewiesen, ihr müsst diese Kriterien berücksichtigen. Also und wenn ich manchmal natürlich ein Unternehmen habe, wo der finanzielle Ertrag nicht so groß ist, also ich schlage dann immer vor, warum kriege ich keinen Kredit auf 50 Jahre, ja, wenn ich doch was anders mache oder wenn ich Leute einstelle oder viele Dinge, also da gäbe es jede Menge Dinge, die man machen könnte und die Gewerbesteuer wird auch von den Kommunen festgelegt. Also da wäre Luft, solche Unternehmen zu unterstützen. Okay. Und ebenso in der Gemeinschaftsverpflegung für Schulen und Kindergärten. Also in Schulen und Kindergärten, alle reden über Regional und Bio. Ich sehe nirgendwo, immer in den Preisverhandlungen, sagen die, ja, wir müssen ausschreiben und da muss der Billigste und so. Quatsch muss das. Also die Ausschreibungskriterien entscheidet die Kommune oder der Träger. Und die können da reinschreiben, Regional und Bio. Wo ist okay. Das Problem? Herr André Jeckering, was müsste passieren, dass Sie, oder was... Was müsste in Ihrem Umfeld geschehen, dass Sie sagen, ich mache eine Gemeinwohlbilanz mit Jeckering? Oh, das ist eine komplizierte Frage. Sie haben ja eben Cargill erwähnt. Cargill ist einer unserer fünf größten Wettbewerber, der größte weltweit sicherlich. Da gibt es noch ein paar andere große Konzerne, mit denen wir im Wettbewerb stehen. Keiner unserer Kunden, das ist im Wesentlichen die Papierindustrie, schert sich auch nur um eine Premium zu bezahlen, dass wir jetzt hier ein Good Citizen oder eine Gemeinwohlökonomie Bilanz machen. Wir stehen einfach in dem klaren Wettbewerb. Und dann ist ja die Regel hier, okay, wir müssen dann differenzierte Steuern oder differenzierte Einkaufsverhalten oder was auch immer erzeugen. Das ist theoretisch alles richtig, nur allein mir fehlt der Glaube, dass das praktisch durchführbar ist. Nehmen wir nochmal so eine Vereinfachung, die neue Lebensmittelampel, die ja rot-gelb-grün bei Lebensmitteln schreibt, ist eine wunderbare Vereinfachung, ist aber auch eine Simplifizierung und auch irreführend. Ein Löffel Speiseöl, zum Beispiel bestes Olivenöl, hätte die Ampel rot und ein weißes französisches Baguette hat die Ampel grün. So, weil die Kriterien von den Franzosen nämlich klugerweise so gesetzt worden sind, dass das französische Baguette nun mal grün ist. Und ihr Brot hat möglicherweise sogar noch eine schlechtere Note als das französische Baguette, obwohl es objektiv genau umgekehrt sein sollte aus meiner Sicht. Also ich warne vor diesen Vereinfachungen, die oft auch in die Irre führen. Das okay. ist meine große Sorge. Ja, Christian, dann machst du vielleicht das Schlusswort nochmal. Achso, wir haben noch eine Frage, ja? Okay. Doch, du hast ja jetzt gehört, also ja. ein paar Punkte sind genannt worden. Du hast selber auch schon einen Wunsch geäußert, dass eine Regionalgruppe in Hamm entsteht. Ja, das, genau. Müssen wir mal schauen. Erstes Angebot hier mitzuwirken. Dann würde ich vorschlagen, alle, die Lust haben, oder möchtest du da das Schlusswort dazu sagen? Du sagst es jetzt sachlich und wir haben sowieso noch die Claudia da irgendwo stehen, die nämlich ein richtiges Schlusswort hat. Ah ja, wunderbar. Dann gehe ich noch auf zwei Punkte am Podium ein ja. und macht ihr die Schlussworte zur Regionalgruppe vielleicht. Noch einmal zwei kurze Anmerkungen zum Herrn André Jeckering, nämlich die erste, aber nicht für Sie spezifisch, sondern allgemein. Wir haben selbstverständlich vor, dass Cargill eine andere Dimension der Gemeinwohlbilanz machen muss als ein mittelständisches Unternehmen und dass das Drei-Personen-Unternehmen eine andere machen muss als Sie. Also ganz verkürzt gesagt, groß, mittel, klein, damit sozusagen hier auf die Unternehmensgröße Rücksicht genommen wird. Und damit in Verbindung, die Gemeinwohlbilanz ist bereits in der Gesetzgebungsröhre. Das weiß nur niemand, weil die erste Runde betrifft in Deutschland nur rund 400 Unternehmen, nämlich erstens Unternehmen mit über 500 Beschäftigten, da sind sie noch gar nicht betroffen, und kapitalmarktorientierte Unternehmen. Aber die Überarbeitung der entsprechenden EU-Richtlinie, es geht um die Gleichstellung von, jetzt wird es ein bisschen technischer, aber das ist im Kommen, das ist jetzt nicht nur unser Wunsch, sondern das ist im Kommen, die Gleichstellung der Veröffentlichungspflicht für finanzielle Informationen, das ist die Finanzbilanz und rundherum. Das ist schon Fleisch und Blut übergegangen, das bemerken wir gar nicht mehr, dass das eine gesetzliche Pflicht ist, die wir erfüllen müssen. Und jetzt kommt die Veröffentlichungspflicht für nicht finanzielle Informationen. Und das ist eben von Trinkwasser, von Grundwasserqualität bis Menschenrechte in der Zulieferkette, alles andere. Und das ist schon im Kommen. Und ich sehe hier zwei Szenarien. Wir kümmern uns nicht um diesen Gesetzgebungsprozess, dann werden vom Bundesverband der deutschen Industrie bis zur Europäischen Handelskammer, die werden definieren, was in diesem Gesetz stehen wird. Oder wir kümmern uns darum, versuchen hier unsere Inhalte, die Differenzierung und vieles, was dem Haus- und Herzensverstand entspricht, in dieses Gesetz hineinzugeben. Und dann kommt da sicher etwas Besseres heraus. Ne? Dafür braucht es auch die Bewegung, die Frau Nagel schon angesprochen hat, weil da braucht es eine große politische Kraft, die das gemeinsam will. Und das Zweite ist, was eine Stadt machen kann. Da hat jetzt auch schon die Frau Nagel und der Herr Engelmann haben schon angesprochen vom Bau über die öffentliche Beschaffung. Da ist schon alles genannt worden, aber vielleicht noch einmal und wir können dann auch privat weiter sprechen oder mit der entstehenden Gruppe. Die erste Wirtschaftsförderung, die schon selbst eine Gemeinwohlbilanz macht, ist Bornheim in Bonn. Nur um die Information zu geben, die machen das zuerst selber, um das besser zu durchdringen und zu verstehen, um es dann bei der Vergabe von Geldern sinnvoll anwenden zu können. Städte wie Stuttgart oder Wien haben zuerst Kommunalbetriebe bilanziert. Das ist auch eine Möglichkeit, weil auch über die Bilanzierung von kommunalen Betrieben sammelt man Erfahrungen und kann dann sinnvoller diverse Förderprogramme ausrichten. Stuttgart fördert sogenannte Kohorten von Privatbetrieben, die tun sich zu dritt, zu fünf, zu sieben zusammen und machen gemeinsam die Bilanz, gefördert von der Stadt. In Wien und in vielen anderen Städten das Gleiche. Ja, und Sie haben die 8-Punkte-Liste angesprochen. Wir haben mittlerweile eine 20-Punkte-Liste, das kann man als Menü begreifen und dann sich das herauspicken, wo man die stärkste Resonanz verspürt, und die bitte ich an, Ihnen persönlich zukommen zu lassen. Herzlichen Dank. Ich hoffe, es war sehr inspirierend für Sie. Ich danke allen, die hier auf dem Podium mitgewirkt haben. Herzlichen Dank. Und übergebe das Wort. Und übergebe das Wort an die Veranstalter in Person von Claudia Kasten. Ja, ganz herzlichen Dank, Christian Felber. Ich glaube, heute gehen ganz viele hier inspiriert raus, weil wir heute nämlich eine Veranstaltung hatten, wo wir nicht nur Probleme aufgezeigt haben, sondern ganz viele Lösungen für Probleme besprochen haben und wie wir ja vielleicht diese Probleme gar nicht mehr als Probleme, sondern als Weg auch erkennen können. Ich glaube, das war ein Wunsch, den ganz viele auch im Vorfeld hatten, und die Erwartungshaltung an diese Veranstaltung. Dafür schon mal ein ganz herzliches Dankeschön. Vielleicht kann ich eine Sache, wenn es um öffentliche Beschaffung geht, versprechen. Fuge setzt sich ja auch seit über 20 Jahren für den fairen Handel ein mit dem Weltladen. Und ich glaube, seit ähnlich langer Zeit bohren wir in der Stadtverwaltung und sagen, denkt bei der öffentlichen Beschaffung an den fairen Handel. Und vielleicht der erste positive Schritt: im November wird es eine Veranstaltung der fairen Metropole Ruhr geben, Steuerungsgruppen Fair Trade Town. Und da wird es um das Thema faire Beschaffung gehen in der Stadt. Und wir haben eine Anmeldung der Stadt schon dabei. Das heißt also, der erste Schritt ist getan, sich wenigstens schon mal zu informieren, was können wir, was ist rechtlich machbar, auch unter diesen Bedingungen. Noch ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die hier sind. Ich gehe gleich nochmal rum. Ganz traditionell gibt es auf unseren Veranstaltungen ein Päckchen Hammkaffee. Natürlich fair gehandelt, aus Kolumbien Kaffee. Und das Schöne ist, da kommen wir zum Thema Transparenz. Wir wissen, wo er herkommt. Im letzten Jahr war der Leiter der Kooperative, die diesen Kaffee für uns in Kolumbien pflückt und die Bohnen hier in Hamm, und hat darüber berichtet, was der faire Handel für seine Gemeinschaft, für die Menschen in Kolumbien, die in dieser Kooperative tätig sind, Positives bewirkt hat. Und das zweite, Kaffee ohne was Süßes dabei, funktioniert ja auch nicht so gut, eine Schokolade, die in Ghana hergestellt wird, auch unter fairen Bedingungen, und zwar ganz wichtig für uns auch und auch für den fairen Handel ein Trend, dass nicht nur die Rohstoffe nach Deutschland gebracht werden, sondern das fertige Produkt, und das heißt, ganz viel von der Wertschöpfung bei den Menschen bleibt, die hart dafür arbeiten, die auch für unseren Wohlstand hier arbeiten. Und deswegen an alle einmal, ich fange mal bei Ihnen an, bitteschön. Vielen Dank. Und wer unsere Veranstaltung kennt, weiß, ohne einen kleinen Werbeblock auf weiterführende Veranstaltung geht man bei uns eigentlich nicht raus. Wir haben nächste Veranstaltung am 29. Oktober, so Corona es uns machen lässt. Da freuen wir uns auf den Autoren Hermann Schulz und den Musiker und Geschichtenerzähler, Pädagogen Josep Mahame. Spannenderweise beide auf dem afrikanischen Kontinent geboren. Einer Sohn eines deutschen Missionars, der andere gebürtig aus Uganda. Beide ganz aktiv in der kulturellen Welt hier. Und da geht es von dem Wundern auf Reisen. Könnte sicherlich Christian Felber auch einiges zu erzählen. Es scheint mir auch viel unterwegs zu sein. Da geht es um Begegnungen und Erfahrungsaustausch. Und am 12. November, da geht es um eine Branche, die wir mit Gemeinwohl bislang gar nicht in Verbindung bringen, nämlich um Wahnsinn-Kreuzfahrt. Da geht es darum, was bedeutet eigentlich dieser Kreuzfahrtboom, der zumindest bis März diesen Jahres immer größer wurde, für Menschenrechte, für Ökologie, ja, für das Gemeinwohl dieser Welt und für beide Veranstaltungen ganz klar, leider nur mit Anmeldung, einfach bei Fuge in gewohnter Form eine E-Mail hinschicken oder anrufen, weil wie heute auch haben wir auch für die beiden Veranstaltungen nur begrenzte Plätze, aber auch Ende November, im Dezember geht das Programm weiter. Wir lassen uns von Corona da nicht kleinkriegen und versuchen, ja, in gewohnter Weise weiter zu diskutieren. Ihnen im Publikum ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, fürs Zuhören, für die Fragen und nochmal, glaube ich, ein ganz herzlichen Dankeschön-Applaus für alle, die hier auf dem Podium stehen, die heute zu einem sehr gelungenen Abend beigetragen haben. Und von meiner Seite aus noch die kleine Bitte, ich würde gleich gerne nochmal ein Gruppenfoto machen, ohne Beamer im Hintergrund. Das gibt immer so blöde Muster im Gesicht. Ja, ganz herzlichen Dank und schönen Feierabend.